Kundgabe 1023. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.07.1939. Was ist Gnade? Begehret die göttliche Gnade, und es wird das Leben euch Erfüllung bringen. Denn ihr werdet reifen an Seele und Geist und das Erdenleben nicht nutzlos gelebt haben. Und die in der Gnade Gottes stehen, sind unvergleichlich reich zu nennen, wenngleich ihr Erdenleben an Entbehrungen reich ist. Denn was ihnen fehlt zum Wohlleben des Körpers, ist ihnen vielfach geboten für die Seele. Unsagbar wertvoll ist es, im göttlichen Schutz stehend sich zu wissen. Und wer in der Gnade lebt, den behütet der Herr vor jeglicher Gefahr seiner Seele. Und jede Gnadenzuwendung erhöht des Menschen seelische Leistungsfähigkeit und bringt die Seele dem Ziel der Vereinigung mit ihrem Geist aus Gott näher. Wie unsagbar arm dagegen ist der Mensch, der ohne die göttliche Gnade auszukommen glaubt. Sein Leben ist leer in geistiger Beziehung und er wandelt immer auf ebener Erde, nimmer aber hinan zur Höhe. Denn die göttliche Gnade ist ja der Inbegriff der göttlichen Führung. Wer sich Gnade erbittet, wird nicht ohne solche belassen bleiben. Und göttliche Gnade empfangen heißt, jeder eigenen Verantwortung enthoben zu sein. Denn der Herr selbst nimmt sein Erdenkind an der Hand und führt es, weil es seinen Willen nach ihm bekannt hat und sich ihm anvertraut. Nimm mich hin und schütze mich. Ich will nichts anderes, als von dir geleitet sein. So soll euer Gebet erklingen im Geiste. Und der Vater im Himmel wird sein Kind fortan nicht allein wandeln lassen. Alle Kraft wird es empfangen, denn dies ist des Herrn Gnade, dass er ihm gibt, was ihm mangelt. Rechtes Erkennen, starken Willen und Kraft zur Ausführung alles dessen, was er von seinem Erdenkind verlangt. Wer also die Gnade in Anspruch nimmt, dessen Körper wird auch ausführen können, was von ihm gefordert wird. Das heißt, es wird der Körper dem Verlangen der Seele Rechnung tragen und dieses wird nicht mehr gerichtet sein auf irdisches Gut und Wohlleben, sondern einzig und allein seiner Vereinigung mit dem göttlichen Geist gelten. Und das ist die Gnadenwirkung, die ein jeder an sich beobachten kann, der in innigem Gebet den Vater im Himmel um Gnade anfleht. Gnade ist alles, was euch geistig fördert. Gnade ist jeder Gedanke, der euch vermittelt wird und der euch nach oben weiset. Gnade ist jedes Erleben, das euch geistig berührt. Gnade ist der Zusammenschluss geistig verwandter Menschen. Und Gnade ist jedes Wort, das euch von oben zugeht. Alles, was euch hilft, euch zu trennen von der Welt, ist göttliche Gnade. Und ihr sollt ohne Unterlass bitten um diese, denn sie steht euch zur Verfügung ungemessen. Doch euer Wille muss selbst danach gerichtet sein. Und euer Herz muss kindlich demütig den Vater im Himmel darum angehen. Dann werdet ihr Großes erreichen, noch auf Erden. Und euer Ende wird ein seliges sein. Amen.